Lektion 13 A3b Du, Silvia, hast du mal eine Minute für mich Zeit? Ich brauche mal deine Hilfe. Ja klar, Farhan. Worum geht es denn? Ach, ich muss noch ein paar Arztbriefe schreiben. Das macht mich völlig fertig. Ich weiß gar nicht, welche Bezeichnungen da richtig sind. Die einen schreiben es so, die anderen so. Und mal heißt es Epikrise und dann wieder zusammenfassende Beurteilung. Was ist denn jetzt richtig?